1918, nach dem verlorenen Weltkrieg, zerfiel die österreichische Monarchie. Die Soldaten, die in das deutschsprachige Österreich zurückkehrten, entstammten größtenteils der Arbeiterklasse. Sie hatten genug von der Monarchie, die sie in den Krieg geschickt hatte. In einen Krieg, in dem es darum gegangen war, welche Unternehmergruppen wo Geschäfte machen durften. Die Republik war für viele Arbeiter aber nur ein Schritt auf dem Weg zu einer neuen Gesellschaftsordnung, die den Kapitalismus ablösen sollte. Im Kapitalismus besitzen wenige, Einzelunternehmer oder Gruppen von Aktionären, die Produktionsmittel, also die Industrieanlagen, Fuhrparks, Baumaschinen und so weiter. Aber die, die die Arbeit machen, die eigentlichen Produzenten, besitzen nur ihre Arbeitskraft. In diesem System bekommen die, die den Reichtum erzeugen, den kleinsten Anteil daran. Doch das ist gar nicht der entscheidende Mangel dieses Systems. Laut dem Philosophen und Ökonomen Karl Marx liegt das Problem tiefer. Es liegt nicht darin, dass die Besitzenden einen Teil ihrer Gewinne verprassen. Das eigentliche Problem liegt darin, dass nur diese wenigen darüber entscheiden, was die Gesellschaft produziert, wo der Überschuss, den die Gesellschaft erarbeitet hat, investiert wird. Und der Unternehmer investiert nicht unbedingt dort, wo es für die Menschen am nützlichsten ist, sondern dort, wo er den größten Gewinn erwartet. Nur die Unternehmer entscheiden, ob Maschinengewehre oder Nähmaschinen erzeugt werden, ob gesunde Nahrungsmittel hergestellt werden oder solche, wo nur gesund draufsteht und so weiter. Und wenn sie die Löhne der Arbeitenden so weit gedrückt haben, dass die Bevölkerung gar nicht alles, was im Land produziert wird, auch kaufen kann, dann versuchen sie, ihre Waren im Ausland zu verkaufen. So kommt es immer wieder zu Krisen, wenn die Unternehmer auf ihren Waren sitzen bleiben und ihre Kredite nicht zurückzahlen können, und zu Kämpfen zwischen den Wirtschaftsräumen, die immer wieder in Kriege münden. Darum, das war die Schlussfolgerung, die Karl Marx zog, ist es notwendig, das kapitalistische System durch eines zu ersetzen, in dem die Arbeitenden gemeinsam darüber bestimmen, was produziert wird, wie viel davon konsumiert wird und wo der Überschuss investiert wird. Dieses Ziel, eine sozialistische Gesellschaft, verfolgte die Sozialdemokratische Partei. Sie setzte dabei, im Unterschied zu den Kommunisten, auf demokratische Mittel. Man wollte die Mehrheit der Bevölkerung von der Notwendigkeit des Sozialismus überzeugen und durch demokratische Wahlen den Auftrag zur Umgestaltung der Gesellschaft erhalten. Überspitzt gesagt, mit einer Mehrheit von 51% konnte der Umbau zum Sozialismus beginnen. Bei den Wahlen zur konstituierenden Nationalversammlung 1919 errang die Sozialdemokratische Partei die relative Mehrheit mit knapp 41% der Stimmen. In einer Koalitionsregierung mit der Christlich-Sozialen Partei setzten die Sozialdemokraten wichtige soziale Reformen durch. Den 8-Stunden-Tag und die 48-Stunden-Woche, die Arbeitslosenversicherung, gesetzlichen Urlaub, Verbot der Kinderarbeit. Die Interessensvertretung der Arbeitenden durch Betriebsräte wurde gesetzlich garantiert und das Recht, Kollektivverträge abzuschließen. Die Sozialdemokraten konnten ihre christlich-sozialen Regierungspartner davon überzeugen, dass diese Reformen notwendig waren, weil sonst eine bolschewistische Revolution wie in Russland drohe. Die Koalitionsregierung hielt nur bis Juni 1920. Bei den Wahlen im Herbst gelang es der christlich-sozialen Partei, den Bauern, kleinen Kaufleuten und Handwerkern Angst vor einer kommunistischen Revolution zu machen. Sie wurde mit fast 42% der Stimmen stärkste Fraktion im Parlament. Die Sozialdemokraten kamen auf fast 36%. In den folgenden Jahren regierten die Christlich-Sozialen meist in Koalition mit der drittstärksten Partei, den Großdeutschen. Obwohl die Christlich-Sozialen die sozialen Reformen mitbeschlossen hatten, sahen die bürgerlichen Regierungen in der Folge ihre Hauptaufgabe darin, diesen sozialen Schutt, wie sie es nannten, wieder wegzuräumen. In der neuen Verfassung hieß es: Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volke aus. Das Bürgertum stand dieser Demokratie, für die es 1848 gekämpft hatte, mit Skepsis gegenüber. Die Herrschaft des Volkes war für die Besitzenden nicht mehr so attraktiv, wenn die besitzlose Mehrheit des Volkes nun mit eigener Stimme sprach. Der mehrmalige christlich-soziale Bundeskanzler Prälat Ignaz Seipel sagte: Vollkommene Demokratie gibt es nur im Himmel oben. Im Mai 1920 gründete der Landtagsabgeordnete der Tiroler Christlichsozialen, Richard Steigle, die Tiroler Heimatwehr. In anderen Bundesländern wurden bald ähnliche Wehrverbände gegründet. Diese Heimwehren waren zunächst an Grenzstreitigkeiten mit ungarischen und jugoslawischen Truppen beteiligt. Doch als die Grenzen Österreichs endgültig feststanden, wurden sie weiter aufgerüstet, um, wie es hieß, den militanten Marxismus abzuwehren. Das Geld kam von Kreisen der Großindustrie, vor allem von der Alpine Montangesellschaft, die fast die ganze Stahl- und Bergbauindustrie beherrschte, und von ehemals adeligen Großgrundbesitzern. Ehemalige Adelige und Offiziere der Monarchie übernahmen auch die Führungspositionen. Auch die faschistischen Regierungen von Italien und Ungarn und verschiedene rechte Gruppierungen aus Bayern unterstützten die Heimwehren mit Geld und Waffenlieferungen. 1921 veröffentlichte der Nationalökonom und Philosoph Ottmar Spann sein Buch »Der wahre Staat«. Spann entwarf darin eine Gesellschaftsordnung, die sich an mittelalterlichen Zünften orientierte. Der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit sollte dadurch überwunden werden, dass Unternehmer und Arbeitnehmer einzelner Wirtschaftszweige, also Berufsgruppen und Stände, in gemeinsamen Institutionen den Interessensausgleich vornehmen. Bei Konflikten sollte der Staat autoritär entscheiden. Spann stand in regelmäßigen Briefwechsel mit christlich-sozialen Politikern. Sein Schüler Walter Heinrich erklärte später: Im Parteienstaat vermögen sich vor allem die so wichtigen Belange der Wirtschaft nicht mehr ungetrübt durchzusetzen. Der christlich-soziale Heeresminister Vauguin begann bald systematisch, die sozialdemokratischen Offiziere und Soldaten auszumerzen und durch konservative und sogar monarchistische zu ersetzen. Eine ähnliche Entwicklung gab es auch bei Polizei und Gendarmerie. Als sozialdemokratisches Gegengewicht zu den Heimwehren wurde 1923 aus sozialdemokratischen Ordnerdiensten der Republikanische Schutzbund gegründet. Die Mitglieder leisteten einen Eid auf die Demokratische Republik und sollten sie gegen Angriffe monarchistisch-konservativer oder autoritärer Kräfte schützen. Während die Sozialdemokratie bei den Nationalratswahlen von 1920 ihre Mehrheit verlor, behielt sie im Wiener Gemeinderat während der ganzen Ersten Republik die absolute Mehrheit. So konnte das sogenannte Rote Wien ein international beachtetes Reformwerk schaffen. Gemeindewohnungen für 220.000 Menschen. Eine Schulreform, die statt auf Drill auf die Wissbegierde der Schüler und Schülerinnen setzte. Eine Gesundheitspolitik, die die sozialen Ursachen von Krankheiten bekämpfte und großartige Erfolge im Kampf gegen Tuberkulose und Kindersterblichkeit erzielte. Zum großen Teil wurden diese Reformen finanziert durch Gemeindesteuern, die die Armen kaum, die Reichen aber sehr stark belasteten. Die erfolgreichen Reformen im Roten Wien erleichterten zwar die Lage der arbeitenden Bevölkerung in der Hauptstadt, sie zeigten, dass eine andere Politik möglich war, doch sie konnten nichts an den grundlegenden Problemen des Landes ändern. Durch den Krieg war das Land verarmt. Der Staat nahm nicht genug Steuern ein, um seinen Aufgaben nachzukommen. Er musste Kredite aufnehmen und zum Teil borgte er sich das Geld bei der eigenen Notenbank aus, das heißt, er ließ Geld drucken. Das Geld wurde immer mehr, doch es gab deswegen nicht mehr zu kaufen. Also stiegen die Preise, das Geld wurde immer weniger wert. Diese Hyperinflation ging vor allem auf Kosten der Lohnabhängigen, die für ihr Gehalt immer weniger kaufen konnten. Die Sozialdemokraten forderten, dass das fehlende Geld durch Besteuerung der Reichen hereingebracht werden sollte, doch die Regierung setzte auf weitere Kredite. Bald hatte die Krone nur mehr ein 14.000stel des Werts von vor dem Krieg. 1922 erhielt Österreich nach Verhandlungen mit dem Völkerbund in Genf einen großen Kredit, um seinen Staatshaushalt wieder in Ordnung zu bringen. Doch für den Kredit wurden strenge Bedingungen gestellt. Der Staat musste seine Ausgaben verringern. Er entließ oder pensionierte ein Drittel der Bundesbediensteten. Sozialausgaben wurden gestrichen und Massensteuern erhöht. So war der Staatshaushalt bald wieder ausgeglichen und die Währung, der neu eingeführte Schilling, blieb nun stabil. Doch die Folge für die Menschen war, dass es noch mehr Arbeitslose gab, dass die Massen noch weniger Geld zum Ausgeben hatten und die Wirtschaft daher noch weniger Waren im Inland verkaufen konnte. Um trotz dieser Krise ihre Profite zu halten, senkte die Industrie die Löhne und forderte, den 8-Stunden-Tag wieder abzuschaffen. Während die Arbeiterschaft um einen menschenwürdigen Lebensstandard kämpfen musste, erwarben Spekulanten wie Camillo Castiglione oder Sigmund Bosel ungeheure Vermögen und verspielten sie wieder. Streiks und Demonstrationen waren an der Tagesordnung. Nicht zuletzt wegen der sichtbaren Erfolge in Wien wurde die Sozialdemokratie im ganzen Land wieder stärker. Bei den Wahlen 1923 bekam sie 39,6% der Stimmen. Doch was der Sozialdemokratie nicht gelang, war, die Bauernschaft für sich zu gewinnen. Die Sozialdemokraten planten, den Großgrundbesitz zu enteignen. Und das erschreckte auch die kleinen Bauern, die noch dazu stark an die katholische Kirche gebunden waren. 1926 beschloss die Sozialdemokratische Partei beim Parteitag in Linz ein neues Programm. Entworfen hatte es Otto Bauer, der wichtigste Theoretiker der Partei. Darin stand die Forderung nach strenger Durchführung des 8-Stunden-Tags, gleichem Lohn für gleiche Arbeit bei Frauen und Männern, Gratisvergabe von Verhütungsmitteln, Straffreiheit für Schwangerschaftsabbruch, Ausbau der Kinderbetreuungsstätten, kostenlose Schulen und Lehrmittel, Gesamtschule, Ausklammerung der Kirche aus den Schulen, Gleichwertigkeit aller Religionsgemeinschaften, Trennung von Kirche und Staat. Das Hauptziel blieb die Errichtung einer sozialistischen Gesellschaftsordnung auf demokratischem Weg. Doch die Demokratie musste auch wehrhaft beschützt und verteidigt werden. Im Notfall, wenn die Bourgeoisie eine demokratische Umgestaltung gewaltsam zu verhindern versuchte, dann würde die Arbeiterschaft die Macht im Staat im Bürgerkrieg erringen und den Widerstand der Bourgeoisie mit den Mitteln der Diktatur des Proletariats brechen. Das war eher radikale Rhetorik, den Linken in der Partei zuliebe, doch es erschreckte das Bürgertum. Im Jänner 1927 schossen monarchistische Frontkämpfer im burgenländischen Schattendorf auf Schutzbündler und töteten einen Mann und ein Kind. Als die Täter im Juli von einem Geschworenengericht freigesprochen wurden, kam es zu spontanen Demonstrationen, in deren Verlauf der Justizpalast angezündet wurde. Polizeipräsident Schober ließ in die Menge schießen und 84 Demonstranten starben. Die sozialdemokratische Parteileitung war von den Ereignissen vollkommen überrascht und dem Schutzbund gelang es nicht, die Demonstrationen in geordnete Bahnen zu lenken. Die Ereignisse dieses 15. Juli zeigten, dass die Arbeitermassen keineswegs so diszipliniert der sozialdemokratischen Führung folgten, wie die es gerne sehen wollte. Und sie ermutigten die Gegner der Demokratie, den Weg der Gewalt gegen die Arbeiterschaft weiter zu verfolgen. Die Sozialdemokratie beschloss, den Schutzbund nun ernsthaft militärisch zu trainieren und zu einer disziplinierten Truppe umzugestalten. In der Schutzbundführung war man sich nicht einig über die Strategie. Das Konzept von Major Eifler ging davon aus, dass im Fall eines faschistischen Staatsstreichs der Schutzbund wie eine reguläre Truppe gegen Bundesheer und Polizei antreten sollte, um die Republik zu verteidigen. General Körner vertrat die Ansicht, dass in einem solchen Fall der Schutzbund nur im Rahmen eines allgemeinen Volksaufstands erfolgreich sein könnte. Eifler setzte sich durch und Körner trat aus der Schutzbundführung aus. Der spätere Bundeskanzler Bruno Kreisky, damals Bildungsfunktionär der Sozialistischen Arbeiterjugend, sagte dazu: Unter dem Kommando von Major Eifler hat man die These vertreten, Zivilisten sollen sich von den Kämpfen fernhalten. Das machen wir, wir sind die Armee. Das war der konzeptive Wahnsinn, den der General Körner schon bekämpft hat. Entweder man bereitet sich auf einen Bürgerkrieg vor, dann muss jeder an die Front, auch jede Frau, dann muss alles mobilisiert werden. Oder man hat eine Privatarmee. Da seit der Genfer Sanierung die Arbeitslosigkeit immer hoch blieb, zahlten die Unternehmer sehr niedrige Löhne. Du bist nicht zufrieden mit dem, was wir zahlen, Da draußen warten noch 100 andere auf deinen Posten. Die Preise stiegen jedoch. So waren die Arbeitenden immer wieder gezwungen, mit Streiks Lohnerhöhungen zu erkämpfen. Rund 1 Million Arbeitende waren in den freien Gewerkschaften organisiert, die unter sozialdemokratischer Führung standen. Daneben gab es noch die christlichen und die deutschnationalen Gewerkschaften. Streikrecht und Gewerkschaften waren der Unternehmerschaft natürlich ein Dorn im Auge. 1928 gründeten in Donnerwitz, das damals ein Zentrum der Stahlindustrie war, Mitglieder des steirischen Heimatschutzes die Unabhängige Gewerkschaft. Die wurde genauso wie der Heimatschutz von der Alpine Montangesellschaft finanziert. Die gelben Gewerkschaften, wie die Arbeitenden sie nannten, propagierten den Wirtschaftsfrieden und hatten im Grunde nur die Aufgabe, die Arbeiter von Streiks abzuhalten. Im Oktober 1929 begann mit einem Börsenkrach in den USA die Weltwirtschaftskrise. In den gesamten 20er Jahren war die Produktivität der Industrie enorm gewachsen, vor allem wegen der Einführung der Fließbandarbeit. Waren waren im Überfluss vorhanden. Doch die Einkommen waren sehr ungleich verteilt. Die obersten 10% der Bevölkerung verdienten fast 50% aller Einkommen, während die übrigen 90% sich mit der anderen Hälfte begnügen mussten. Das führte dazu, dass die Masse der Bevölkerung die angebotenen Waren gar nicht kaufen konnte. Viele Menschen kauften das, was sie brauchten, auf Kredit. Auch Unternehmen nahmen Kredite auf, um investieren zu können. Viele Menschen kauften Aktien auf Kredit, in der Hoffnung, schnell genug Geld zu verdienen, um den Kredit zurückzahlen zu können. Doch irgendwann wollen die, die das Geld hergeborgt haben, es wieder zurückbekommen. Dann zeigt sich, dass eine Reihe von Unternehmen nicht genug verdient hat, weil die Bevölkerung nicht genug gekauft hat. Die Unternehmen können ihre Kredite nicht zurückzahlen. Ihre Aktien verlieren an Wert, Panik bricht aus, alle wollen ihre Aktien verkaufen, dadurch sinken die Kurse, Betriebe müssen schließen, Arbeitende werden entlassen, noch weniger Waren können verkauft werden. Die Banken bekommen das Geld, das sie verborgt haben, nicht mehr zurück und können ihrerseits das Geld, das sie den Sparern und Anlegern schulden, nicht zurückzahlen und müssen in Konkurs gehen. Sie reißen die Unternehmen, an denen sie beteiligt sind, mit in den Strudel. Auch die größte österreichische Bank, die Kreditanstalt, brach zusammen und riss wiederum viele Unternehmen mit. Auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise 1933 gab es in Österreich 557.000 unterstützte Arbeitslose. Zusammen mit denen, die keine Unterstützung mehr bekamen, waren es 750.000. Von 5 Menschen, die arbeiten wollten, fanden 2 keine Arbeit. Immer mehr Menschen suchten nach einer Alternative zum kapitalistischen System. Und immer weniger wollte sich das Bürgertum auf demokratische Mittel verlassen, um seine Macht zu erhalten. 1930 verkündete Heimwehrbundesführer Steidle bei einer Versammlung in Korneuburg ein politisches Programm, das als Korneuburger Eid bekannt wurde. Darin hieß es unter anderem: Wir wollen nach der Macht im Staate greifen und zum Wohle des gesamten Volkes Staat und Wirtschaft neu ordnen. Wir verwerfen den westlichen demokratischen Parlamentarismus und den Parteienstaat. Wir kämpfen gegen die Zersetzung unseres Volkes durch den marxistischen Klassenkampf und die liberal-kapitalistische Wirtschaftsgestaltung. Bei den Wahlen 1930 wurde die Sozialdemokratie wieder stärkste Partei im Parlament. Sie bekam 41% der Stimmen. Die Christlichsozialen, unterstützt von Teilen der Heimwehr und der Emil Fey, bekamen nur etwas unter 36%. Der Heimwehrführer Ernst Rüdiger Starhemberg kam mit seiner neuen Partei, dem Heimatblock, auf 6,2% der Stimmen. Die Nationalsozialisten schafften es zwar noch nicht in den Nationalrat, bekamen aber immerhin 3% der Stimmen. Auch wenn die Sozialdemokraten keine Regierung bilden konnten und noch weit von den angestrebten 51% entfernt waren, gab das Wahlergebnis den bürgerlichen Kräften zu denken. Der Führer des steirischen Heimatschutzes, Walter Pfriemer, versuchte im September 1931 einen Putsch und rief sich zum Führer des Staates Österreich aus. Der Schutzbund trat den Putschisten sofort entgegen, um die Republik zu verteidigen. Bundesheer und Polizei nur zögerlich.

wenn die Wiener Arbeiterschaft uns im Stich lässt, Schmach und Schande über sie. Und die Regierung wusste auch, dass er zu den Hardlinern gehörte. Sie ging also wohl bewusst so vor, um eine bewaffnete Auseinandersetzung zu provozieren. Bereits um 11.45 Uhr mussten die Verteidiger das Hotel Schiff aufgeben. Bernaschek ließ die Nachricht vom Beginn der Kämpfe um 7 Uhr früh per Telefon nach Wien durchgeben. Am Vormittag traf sich der Parteivorstand in einer Privatwohnung und beschloss, den Generalstreik auszurufen und den Schutzbund zu mobilisieren. Otto Bauer sollte die politische, Julius Deutsch die militärische Leitung des Kampfes übernehmen. Doch in ihrem Hauptquartier im Ahornhof im 10. Bezirk waren sie von den kämpfenden Schutzbündlern isoliert, da nur wenige Melder zu ihnen durchkamen. Die Kämpfe in Wien liefen völlig unkoordiniert ab. Die Wiener E-Werke stellten um 11.45 Uhr den Strom ab, das Zeichen zum Generalstreik. Doch 11 Monate des Zurückweichens hatten einen Großteil der Arbeiterschaft entmutigt und demoralisiert. Nicht einmal die Eisenbahner, der am besten organisierte Teil der Arbeiterschaft, befolgten den Streikaufruf, und so konnten Truppen aus den Bundesländern per Bahn nach Wien geschafft werden. Damit war die Niederlage des Schutzbunds von vornherein besiegelt. Ein schwerer Schlag war auch der Verrat des Schutzbundkreisleiters Eduard Korbel. Er war verantwortlich für die 6 westlichen Bezirke Wiens und verriet die ihm unterstellten Kommandanten und die Waffenlager an die Behörden. Nur die Otterkringer Schutzbündler nahmen dennoch an den Kämpfen teil und verteidigten das Otterkringer Arbeiterheim. Oskar Pollack, der Chefredakteur der Arbeiterzeitung, schrieb später: Mittags kam es bereits in Wien zum ersten bewaffneten Zusammenstoß. Der Simmeringer Schutzbund, der von der Polizei ausgehoben werden sollte, schlug zurück, stieß auf die Landstraße vor und besetzte St. Marx. Nach 1 Uhr griff die Polizei die Wohnhausanlage St. Leiten in Otterkring an, gegen 2 Uhr den Reumannhof in Margareten. Von dort griffen die Kämpfe auf Meidling über. In den ersten Abendstunden stand Wien im Kampf. Polizei und Militär griffen den Quellenhof und den Laherberg in Favoriten an und wurden zurückgeschlagen. Der Favoritener Schutzbund stieß zum Gürtel vor, um Simmering und Margareten Hilfe zu bringen. In Hietzing kam es auf dem Goldmarktplatz, in der Penzinger Straße und auf dem Schönbrunner Vorplatz zu Zusammenstößen. In Otterkring tobte der Kampf um die Wohnhausanlage St. Leiten und das Arbeiterheim, in Döbling um den Karl-Marx-Hof. Haubitzen und Granatwerfer nahmen das Otterkringer Arbeiterheim und den Karl-Marx-Hof unter Feuer. Von den 80.000 Mann, über die der Schutzbund noch 1928 verfügt hatte, kämpften in ganz Österreich zwischen 10.000 und 20.000. Ihnen stand eine Übermacht von 60.000 Mann aus Gendarmerie und Polizei, Bundesheer und Heimwehren gegenüber. Um 14 Uhr verhängte die Regierung das Standrecht und erklärte die Sozialdemokratische Partei für aufgelöst. Zur selben Zeit gab Bundeskanzler Dollfuß die Zustimmung zum Einsatz von Feldgeschützen des Bundesheers. Die schwersten Waffen des Schutzbunds waren Maschinengewehre. Um 16.45 Uhr besetzten Einheiten des Bundesheers, unterstützt vom Freiwilligen Schutzkorps, das Rathaus und verhafteten Bürgermeister Seitz und die anwesenden sozialdemokratischen Stadträte. Außer in Wien wurde in den Industriestädten Steyr, St. Pölten, Weiz, Eggenberg bei Graz, Kapfenberg, Bruck an der Mur, Ebensee und Wörgl gekämpft. Zentren des Aufstands in Wien waren Arbeiterheime und Gemeindebauten, der Karl-Marx-Hof, Goethehof, St. Leitenhof, Reumannhof und Schlingerhof. Die Kämpfe, die am Montag, dem 12. Februar begonnen hatten, endeten am Donnerstag, dem 15. Februar. Am längsten konnten sich die Kämpfe im Karl-Marx-Hof und im Goethehof halten. Schon am 14. Februar nahmen die Standgerichte ihre Tätigkeit auf. Sie verurteilten 21 Schutzbündler zum Tod. 9 Urteile wurden vollstreckt, die anderen Verurteilten zu hohen Kerkerstrafen begnadigt. Dabei ging es vor allem um die abschreckende Wirkung. Die Aufständischen sollten möglichst schnell demoralisiert werden. Karl Münichreiter, ein einfacher Gruppenführer, bei den Kämpfen schwer verletzt, wurde schon am Abend des 14. Februar hingerichtet. Justizminister Kurt Schuschnigg lehnte es ab, das Gnadengesuch an den Bundespräsidenten weiterzuleiten, weil ein abschreckendes Beispiel unbedingt notwendig sei. In derselben Nacht, am 15. um 1 Uhr morgens, wurde der Kommandant der Feuerwache Floridsdorf, Ingenieur Georg Weißel, gehängt. Am 16. Februar wurde das Todesurteil gegen den städtischen Arbeiter Emil Swoboda, Schutzbund-Gruppenführer, vollstreckt. Mit der Aufhebung des Standrechts wartete man bis zum 19. Februar, bis in Leoben der Schutzbundkommandant und Nationalratsabgeordnete Koloman Wallisch verurteilt und hingerichtet war. Die Opferbilanz? 118 Tote und 486 Verletzte auf Regierungsseite, etwa 270 Tote und mehr als 300 Verletzte auf Seite des Schutzbunds. 9.700 Menschen wurden verhaftet, an die 6.000 Gerichtsverfahren eingeleitet. Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, das Recht, Vereinigungen zu bilden, all das war nun abgeschafft. Politische Streiks und Streiks in lebenswichtigen und staatlichen Betrieben waren verboten. Alle Parteien außer der Vaterländischen Front waren verboten. Wer seine Stelle im Staatsdienst behalten wollte, musste in die Vaterländische Front eintreten. Politische Gegner wurden in Anhaltelager gesperrt. Aus den christlichen und den Heimwehrgewerkschaften wurde eine Einheitsgewerkschaft gebildet. Deren Funktionäre wurden aber nicht gewählt, sondern vom Sozialminister bestimmt. Die katholische Kirche erhielt bedeutende Privilegien und konnte bestimmenden Einfluss auf das Erziehungs- und Kulturwesen nehmen. Religionsunterricht wurde wieder verpflichtend, Lehrerinnen durften nicht heiraten oder in wilder Ehe leben, wer aus der Kirche austrat, musste mit polizeilichen Ermittlungen rechnen. Wer eine höhere Schule besuchte, musste sich zu einer Religion bekennen. Staatliche Zensur sorgte dafür, dass in der Kunst die modernen Richtungen an den Rand gedrängt wurden. Gefördert wurden Heimatdichter und Dichterinnen wie Paula Grogger oder Karl Heinrich Waggerl. Dem Ständestaat gelang es trotz allem nicht, die Arbeiter und Arbeiterinnen für sich zu gewinnen und den Klassenkampf zu beenden. Denn am Elend der Arbeitenden änderte sich nichts. Darum arbeiteten im Untergrund die freien Gewerkschaften weiter. Als 1936 in den Betrieben Vertrauensleute der Belegschaft gewählt werden durften, errangen nicht wenige illegale freie Gewerkschafter diese Positionen. So manche enttäuschte Sozialdemokraten schlossen sich der illegalen kommunistischen Partei an. Im Untergrund formierten sich auch die revolutionären Sozialisten als Nachfolger der Sozialdemokratischen Partei. 1936 versuchte die Regierung, im großen Sozialistenprozess diese Organisation zu zerschlagen. Unter anderem stand auch der junge Bruno Kreisky vor Gericht. In seiner Verteidigungsrede sagte er: »Es ist auch möglich, dass die Regierung in einem ernsten Moment die breiten Massen des Landes zur Verteidigung der Grenzen aufrufen muss. Aber nur ein demokratisches Österreich wird dieses Volksaufgebot zustande bringen. Nur freie Bürger werden gegen Knebelung kämpfen.« Am 12. März 1938 marschierten Hitlers Truppen in Österreich ein.